Podshow is pleased to bring you the following killer content direct from the all-new feature-rich podshow.com. Get it. Play it. Dig it. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Ja, 20 Folgen. Habe ich doch gerade richtig gehört. Ja. Richtig, eigentlich ein kleines Jubiläum, ne? Ja, ein großes eigentlich. Nee, obwohl die 25. werden. Das wäre ja so wie Silberhochzeit fast. Ja, unsere Silberhochzeit. Ja. Wir haben heute eine tierische Sendung. Ja, aber wir gehen das ganz entspannt an. Richtig. Ja, war das eine super Überleitung. Ja, und eine sehr kurze Einleitung. Genau. Aber dann reicht die Zeit nachher eventuell noch für ein kleines Spiel, das Frage- und Antwortspiel vom blog.über.de. Ja. Wir schauen mal. Ihr freut euch sicherlich schon drauf. Immer ein Highlight. Aber wir fangen an mit Entspannung. Und zwar zwei Themen dazu. Einmal der Beitrag Relaxen im Kino am Potsdamer Platz. Und einmal der Beitrag Sonne, gute Laune und 71 Punkte für Alba. Yippie. Aber der Reihe nach. Dirk und ich, wir waren letzte Woche bei dem super schönen Wetter und ich hatte ja auch noch Urlaub. Haben wir uns mal vorgenommen, zum Potsdamer Platz zu gehen. Haben uns dort getroffen und haben uns in der Sonne brutzeln lassen, auf der Liegewiese. Kennst du die, René? Die Liegewiese am Potsdamer Platz? Genau. Wo ist denn die da? Warte mal, die ist vor dem Theater? Nee, da ist dieses Wasserzeugs. Die ist, ja, also Potsdamer Platz. Ich habe da immer so meine Orientierungsschwierigkeiten. Wenn man von vorne drauf zugeht, vom... Ach, du fragst Sachen. Ja, na, okay, egal. Ja. Jetzt sind wir wohl in der Verpflichtung, mal einen Screenshot reinzustellen. Den habe ich ja reingestellt. Ich habe einen Link zu Google Maps. Nee, ich meine eine Luftaufnahme, dass man auch zur Liegewiese findet, wenn man schon zum Potsdamer Platz findet. Weil es kann ja auch sein, dass ein Nicht-Berliner zuhört, der einen Berlin-Urlaub machen möchte. Der sich da entspannen möchte. Wenn du die Liegewiese schon so anpreist. Ja, also das ist richtig toll. Das war die Abendsonne und waren noch richtig viele Leute da. Und da haben Dirk und ich natürlich ein bisschen relaxed und konnten mal schön plaudern. Und die Leute und den Potsdamer Platz beobachten. Das war sehr schön. Was für Leute habt ihr denn da beobachtet? Stand doch im Bericht, Dirk, was Dirk gemacht hat. Na? Aber ich fand ja viel interessanter, was da noch folgte. Genau. Dann haben wir uns nämlich erstmal den Bauch vollgeschlagen. Und irgendwie hatten wir doch Heißhunger. Dirk hatte die Idee gehabt, Burger zu essen. Und da sind wir dann hingegangen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Also man so richtig gegrilltes Fleisch, das hat man richtig geschmeckt und kein Vergleich zu Fastfood. Also war toll mit Pommes und Salat. Aber anders zubereitet, glaube ich. Also man schmeckt den Unterschied. Ah. Und es war auch sehr reichlich, wir waren pappsatt danach. Und sein Geld auf jeden Fall wert, ne? Weil mit 9 Euro, was hast du gesagt? 9 Euro kostet ja ungefähr, ist ja so noch nicht billig. Das stimmt. Aber denken, ersetzt bestimmt eine Mahlzeit, ne? Ja. Das war unser vollwertiges Abendbrot, ne? Also da kannst du dich wirklich, kannst dir den Magen vollhauen und das Tolle war, wir hatten auch einen super Platz draußen, es war ja warm genug noch abends und haben dort natürlich auch dann das Geschehen so beobachtet. Ja, aber euer Highlight war ja nun was anderes. Ja, eigentlich wollten wir ins Kino gehen, ne? Und da seid ihr auch noch angekommen nach dem Burger, ja? Richtig. Ja, wir haben uns da hingeschleppt, hingekugelt. Ne? Ja, und zwar hatten wir uns drei Filme zur Wahl gestellt. Einmal, warst du das? Vollidiot heißt der? Nee, das war jemand anders, ne? Ich bin nicht der Vollidiot. Okay. Dann Mr. Bean macht Ferien, das warst du auch nicht. Nein. Und das waren ja so die lustigen Sachen gewesen und auch dann hat man noch das Leben der anderen. Ja, das hört sich nach einem Frauenfilm an, das wird Maite gewesen sein. Wie? Nein, das ist der Oscar-Preisträger, der deutsche Oscar-Preisträger dieses Jahr gewesen. Also ich hätte Vollidiot geguckt. Ein Stasi-Drama. Na, ich muss ehrlich sagen, also nicht Vollidiot jetzt, sondern das Leben der anderen. Ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang nicht so begeistert, aber Dirk hat sich dann durchgesetzt und, also wie ich es auch geschrieben habe, es hat sich gelohnt. Ich bin ja auf der einen Seite, bin ich ja immer so, ah, wenn ich sehe, der Film geht über 2 Stunden, ach, da denke ich immer, Mann, so lang, ey, aber... Ja, da hat sich so ein Regisseur mal richtig ausgetobt und dann macht er mal so ganz schwerwiegende Stellen, die man nicht begreift als normaler Zuschauer. Ja, aber man hat es gar nicht gemerkt, dass der so lang war, ne? Also man hat auch nie das Gefühl irgendwie, ja, wann ist das jetzt endlich zu Ende oder so. Es war wirklich sehr fesselnd auch, weil die Story war gut und hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Gut, da hast du also mal ordentlich Werbung für Das Leben der Anderen gemacht. Richtig. Läuft er noch im Kino bestimmt nicht mehr. Also ich habe gesehen, der läuft wohl einmal am Tag in diesem Kino am Potsdamer Platz. Also der läuft bestimmt noch woanders. Ja, na, da es ja ein Podcast ist, möglicherweise läuft er nicht mehr im Kino. Geht zu Amazon, holt ihn euch auf DVD. Genau, oder wartet. Stefan hat er gefallen. Bis er im Fernsehen kommt. Genau. Ja, und es war auch sehr preisgünstig. Ich glaube, 11 Euro haben wir bezahlt. Achso, ihr hattet so eine Ticket zu Get... Ja, Dirk hat natürlich eine Get-To-Card. Ja. Und da braucht man nur den Überlängszuschlag zahlen. Ja. Genau. Ja, Gesundheit. Super. Dankeschön. Dankeschön. So, ja, aber es gab ja noch ein anderes Entspannungsthema, auch wieder mit Dirk. Dirk scheint hier unser Freiluftkünstler zu sein. Und zwar war er bei Alba Berlin und hat davor... sich noch so das Geschehen anguckt an der Eberswalder Straße im Mauerpark. Im Mauerpark rumgelegen, ja. Genau. Naja, gelegen. Ich glaube, er ist dann nur durchspaziert und hat so geguckt, was die Leute so machen. Da gab es einen Gitarrenspieler, relaxte Berliner und Berlinerinnen und natürlich auch viele Buhl-Spiele. Aha. Und er hat geschrieben, sonntags ist immer Buhl-Turnier und natürlich auch Flohmarkt, wo er selber auch schon war. Ist das französische Viertel in Berlin? Buhl ist doch eher ein französischer Sport, oder? Ja, aber... Also in so einem Parks spielen gibt's schon richtige Fans von, die das machen. Das glaube ich. Also ich spiele lieber Fange und Verstecke. Echt? Aber da will nie einer mitspielen. Und Gummihopse. Und Gummihopse. Genau. Gummihopse geht aber zu zweit so schlecht. Das stimmt. Naja, nee, das kann man aber auch zu zweit spielen, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, ja, er war ja danach noch beim Spielen von Alba Berlin gegen die Walter Tigers Tübingen und das hat natürlich Alba Berlin gewonnen. Natürlich. Natürlich, als Alba-Fan, natürlich. Also ein erfolgreicher Berliner Verein. Absolut, der beste, den es gibt in der Basketball-Bundesliga, weil es ist auch der einzige. Da kann ich ja nur hoffen, dass die Football-Saison genauso läuft. Ach, wird schon. Und ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Naja, aber du hast dich ja auch entspannt, habe ich gelesen. Aber richtig entspannt. In der Sonne und in der schönem Wetter. Sonne war da nicht wirklich mit dem Spiel. Ja. Ich habe meinen Schwiegereltern in Spee beim Vorumzug sozusagen geholfen und einiges an Kisten getragen. Mhm. Du die Kisten, die anderen die Verantwortung. Richtig, also ich habe mir auch freiwillig gemeldet. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch was gebracht. Also ich stehe jetzt jeden Tag vorm Spiegel und gucke mir die Fortschritte an. Hm. Auch heute war ich wieder Kisten tragen. Ja, nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Sehr löblich dein Einsatz. Ja, also ich habe im Beitrag auch geschrieben und da gab es ja auch noch eine kleine Diskussion, ist jetzt falsch, ein paar Kommentare dazu, in denen das nochmal zum Ausdruck kommt, dass es wirklich nicht nur hilft, sondern auch Spaß machen kann. Ja, ist halt deine Art, deinen Alltag sozusagen auszugleichen. Oder mich persönlich weiterzuentwickeln. Genau. Brauchst halt nicht in die Muckibude gehen. Genau. Und einer, der sich ja derzeit auch weiterentwickelt, ist ja unser Berliner Bär. Und zwar der Weiße. Berliner Weiße. Der Berliner Weiße, genau. Der Knut. Och, ist der nicht süß. Ja, aber der kriegt ja Zähnchen. Oh, da. Ganz kleine Zähnchen, das tut dem ganz doll weh. Aber der hat doch Antibiotika bekommen. Ist doch wieder alles gut. Hat er Antibiotika bekommen? Ja, der hat kleine, der Onkel Doktor gemacht. Nicht der Onkel Dörflein? Der heißt Dörflein? Nee, der heißt, wie heißt der? Ich glaube, der heißt Andreas Dörflein, oder? Oder Thomas Dörflein? Eins von beiden. Egal. Auf jeden Fall. Knut. Wir sind Knut. Der Papa vom Knut. Richtig. Der andere Bär. Ja. Warst du schon da? Nein, natürlich nicht. Wie? Naja, man muss doch nur 2 Stunden anstehen und kann dann immerhin 5 Minuten gucken. Nee, man darf, glaube ich, 10 Minuten gucken. Hm. Ja, also komisch der Hype darum, ne? Ja, gut. Meine, ist ja klar, so ein Tier zieht die Leute an, aber man sollte... Stefan, das ist doch nicht das einzige Tier, was auf der Welt im Zoo ist. Das ist es. Man sollte nicht nur wegen so einem Tier dann auch ins Zoo gehen, sondern auch generell mal ins Zoo. Wäre ja auch was. Ja. Genau, da brauchen wir nicht mal Kinder zu haben. Da kann man auch so hingehen. Ja, gut, mit Kindern ist natürlich noch die Chance größer, dass man mal da hingehen sollte. Aber gut, so ein kleiner Eisbär, der wird halt nicht jedes Jahr geboren. Das stimmt. Wobei du und ich ja eigentlich den Berliner Tierpark in Friedrichsfelde bevorzugen, ne? Ja, erstens, weil er näher dran ist. Ja, aber das ist nicht der einzige. Es ist noch nicht alles so dicht auf dicht, ne? Also man kann den ganzen Tag da drin verbringen. Genau, wer wirklich auch noch spazieren gehen will, ordentlich relaxen will, der kann dazu lieber den Tierpark nutzen. Aber da gibt's keinen Knut. Nein. Aber da gibt's 2 große, fette, hässliche Eisbären. Ja. Und ich glaube, Maite hat sogar in einem der Kommentare geschrieben, dass die irgendwas ganz Tolles können. Mhm. Geige spielen? Nee, das war Maite. Ach so. Ja, steht im Beitrag 1297. Genau. Da steht drin, was der Eisbär im Berliner Tierpark Friedrichsfelde kann. Ja. Und weil wir ja in Berlin sind und gerade beim Thema Bär, es gibt auch eine traurige Nachricht. Denn Berlin hat seinen Stadtbären verloren. Der Stadtbär Tilo. Das wussten vielleicht einige noch nicht. Ist der 4. Stadtbär Berlins. Und dieser musste am 12. April leider eingeschläfert werden. Nach schwerer Krankheit. Und damit hat der Bärenzwinger am Kölnischen Park in Berlin-Mitte nur noch 2 Bären im Moment. Und zwar Maxi und Schnute. 2 Bären da. Das war sehr überraschend. 17 Jahre war Tilo. Und normalerweise wären Bären, glaube ich, doppelt so alt. Im Idealfall. Auch unter nicht natürlichen Haltungsbedingungen? Definitiv. Gut, du musst es ja wissen. Du hast ja Connections. Ja. Ja, also, wie gesagt, sehr schade. Und jetzt ist halt die Frage, auch eine ernst gemeinte Frage, wer jetzt der nächste Stadtbär wird. Oder ob wir vielleicht eine Stadtbär-Dame bekommen. Die Presse war da natürlich wieder mal sehr schnell, die Klatschpresse, und dreimal darfst du raten, wer immer als Vorschlag kam. Also, wenn ich ehrlich sein soll, einen Bären mit Zahnschmerzen möchte ich aber nicht als Stadtbären haben. So ist es. Und wir können ja Knut mal in den Bärenzwinger setzen. Ja. Ich glaube, das will er nicht. Du, ich glaube, dann ist auch ganz schnell vorbei mit Knut. Ich weiß ja nicht, was so ein Braunbär denkt, wenn er auf einmal einen weißen Bären sieht. Jetzt hätte ich fast Weißbär gesagt. Das ist doch bestimmt eine komische Situation für alle Bären. Ja, vielleicht denkt er, er ist in Farbeimer gefallen oder so, weiß ich nicht. Sag mal, wird denn die Berliner Flagge der Bär schwarz eingefärbt? Ach nee, der ist ja sowieso schon schwarz. Der ist schwarz. Ja. Na gut, dann braucht er ja nichts geändert werden. Erstmal nicht. Aber wie gesagt, da will man sich auch noch Zeit lassen, da sollte man nichts überstürzen. Und das ist übrigens auch ein Ausflugstipp. Der Bärenzwinger am Kölnischen Park. Sollte man auch mal hingehen. Und man sollte vielleicht auch mal, weil das liegt ein bisschen näher, im Internet auf die Webseite vom Bärenverein gehen. Da gibt es ja ein paar Infos, ne? Richtig, da kann man nochmal vieles nachlesen. Hast über die Bären in Berlin. Und zwar www.berliner-bärenfreunde.de. Und da dürfen nicht nur Bärenfreunde rauf, sondern auch die einer werden wollen. Genau. Ja, und alles weiter natürlich auch am Bärenzwinger. Also einfach mal hingehen, vielleicht sehen wir uns immer. Ja, oder der Bär kommt zu uns, so wie es ja schon ein Bär versucht hat, aber ist auch schief gegangen. Ja, sein Problem war, er ist durch Bayern gelaufen. Ja, falscher Weg. Genau, also ihr merkt schon, heute haben wir wirklich nur tierische Themen und das war nämlich Beitrag 511, worauf wir jetzt gerade angespielt haben, Bruno der Bär. Ende Juni 2006, vielleicht erinnert ihr euch. Ich erinnere mich an das Lied, an das tolle Lied hier. Ja, hatten wir auch mal vorgespielt, ne? Und leider hat er nicht überlebt. Bayern hat was dagegen gehabt. Er wurde ein Problem mehr. Und ruht jetzt im Bärenhimmel, sozusagen. Ja, und neben Thilo. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, also. Wenn da noch so ein Bär dazukommt, dann wird langsam voll da oben. Nicht, dass uns ja der Himmel auf also ich fällt. Neulich, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, habe ich mal in den Nachrichten gelesen, dass wohl jetzt, ich glaube, die Mutter von Bruno ist jetzt wohl in Italien wieder, treibt da ihr Unwesen, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber irgendwas habe ich da gelesen. Ja, und ich kann mich erinnern, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und ich stelle keine Behauptung auf, aber ich habe so in Erinnerung, dass in Leipziger Zoo ja der Bär an den Löwen verfüttert wurde. Ach so? Ja, weil die Haltungsbedingungen waren nicht ausreichend für den Bären und dann hat man halt den Bären an den Löwen verfüttert. Müsste man mal im Internet recherchieren. Also ich kann mich an irgendwas anderes von Leipziger Zoo erinnern, ob das, ob es jetzt auch das eine Bärengeschichte? Oder wurde da der Löwe an den Bären verfüttert? Ich weiß gar nicht genau, was es war, aber da stand wohl der Leipziger Zoo auch sehr in der Kritik. Also es ist bei die Geschichte, an die ich mich zu erinnern meine, liegt schon einige Jahre zurück. Also ich möchte sagen Anfang 2000, 2001. Nee, das, an was ich gerade denke, das war glaube ich letztes Jahr. Aber ich kann da jetzt keine Details nennen und sagen, wie es falsch ist. Ja, wollen wir nichts Falsches sagen. Der Leipziger Zoo ist auf jeden Fall auch schön. Ich war schon da gewesen. Mhm. Ja. Und haben sie dich wieder rausgelassen? Die haben mich wieder rausgelassen. Und die haben Taschenkontrolle gemacht, dass ich nichts mitgenommen habe. Keine kleinen Tiere. Ja, so wie die Zitterspinne, die bei uns wohnte. Ja, absolut. Aber sag mal, René, du redest so hier von Bären. Ich meine, du hast ja schon Angst vor so einem ganz kleinen Tier. Ja, vor Zitterspinnen meinst du, oder was? Ja, da zitterst du ja quasi schon vor. Nee, nicht wirklich. Nee? Nicht wirklich. Also, die Zitterspinne wurde auch lange bei uns geduldet. Vielleicht mal von Anfang. Als wir umgezogen sind, hatten wir im Bad eine Spinne, war schon okay, dass die da wohnte, die hatte ihre Ecke für sich, die hat keinen gestört, bis Julia halt eines Tages eine Kugel am Kopf der Spinne entdeckt hat und sofort wusste, woher auch immer sie das wusste, dass die Spinne demnächst Nachwuchs erwarten würde. Oh. Ich habe es im Internet recherchiert, für mich war es ein Leberknecht und stellte sich dann raus, dass es eine große Zitterspinne ist. Und Tatsache, ein Eierpaket vor sich her trug. Und das war dann der Grund, dass diese Spinne ausziehen musste. Ja. Mhm. Die kriegt ungefähr, ich glaube, 20 Junge und das war Julia einfach zu viel. Deswegen müssen wir jetzt lieber mit Silberfischen statt mit Zitterspinnen leben. Denn Zitterspinnen essen Silberfische, Winkelspinnen und anderes. Aber Julia geht's gut, oder wie? Ja. Weil du hast gerade gesagt, das war Julia zu viel. Nee, es war ja halt. Ach so, okay. Ja, man muss ja aufpassen. Genau, auf jeden Fall ist das Beitrag 1299. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ja. Da ist es mir doch glatt gelungen. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ein tierisches Thema, was mir jetzt noch einfällt, weil wir schon empfohlen haben, mal in den Zoo, in den Berliner Zoo, in den Berliner Tierpark oder in den Leipziger Zoo zu gehen. Der Serengeti-Park in Hodenhagen heißt es. Ach, das war doch der Einstiegsbeitrag von unserer richtig. Bitsi. Ja, das fiel mir gerade noch ein und zwar Beitrag 594. Heißt das wirklich Hodenhagen? Ja, mein Name ist Hagen aus Hodenhagen. Ja, genau. Ja, also da könnt ihr auch hingehen. Dort gibt es auch sehr lustige Fotos. Wir haben herzlich gelacht. Ja, und wenn wir schon mal Tierbeiträge aufzählen, möchte ich auch noch zwei nennen. Wir haben einmal den Beitrag 1274, in dem einige Tierkreationen von Leo sind. Der Link zu der Seite, mit der diese Tierkreationen gemacht wurden, ist dort auch zu finden. Und wir haben den Beitrag 509, ein sehr zeitiger oder ein sehr alter Beitrag, in dem ich gestehe, dass ich ein Eichelherrmörder bin. Echt? Und da bist du noch auf freiem Fuß? Also ich bin mir nicht wirklich sicher, ob es zu dem so weit gekommen ist, wie ich es vermutet habe. Ich kann mich auch nur dunkel daran erinnern, weil es lange her ist. Da war eine Katze und ein Eichelherrbaby und nachher war nur noch eine Katze da. Da hast du Glück, dass in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt. Echt? Ja, das bis wir das nicht haben. Bewiesen haben, bist du unschuldig. Es müsste auch bald verjährt sein. Stimmt, ist schon länger her. Ja. Und ein letzter Tierbeitrag, der Schokoriegel als Haustierbeitrag, das ist Beitrag 689. Dort, dieser Beitrag ist aus der Serie Verrückter Briefkasten. Briefkasten, genau. Und dort ging es um einen Bounty-Werbespot, in dem eine junge Frau einen Miniaturpanther in der Hand hält, der sich dann verwandelt und hin und her, na, Metamorphose halt. Und ich habe daraufhin Bounty angeschrieben und habe gefragt, warum mein Bounty, den ich im Laden kaufe, sich nicht verwandelt, sondern nur Fell bekommt und ich glaube schlecht riecht oder so. Die ganze Story, wie gesagt, unter blog.juber.de, Beitrag 689. Genau. Mhm. Ja, wann gibt's denn eigentlich eine neue Staffel vom Verrückten Briefkasten? Ah, da muss ich gestehen, dass es wohl nicht noch ein demnächst passieren wird. Ja. Und zwar, der Sommer steht vor der Tür, die NFL-Europa-Football-Saison bricht auch bald an und es gibt auch so eine ganze Menge Sachen zu tun. Einige Änderungen werden geschehen, über die ich vielleicht demnächst spreche. Ja, lasst euch überraschen, was es ist. Also euch wird es eh nicht betreffen, sondern nur mich, aber es sind halt ein paar. Aber wir freuen uns bestimmt mit dir. Ja, ne, mit Sicherheit. Ja, und von daher, also es gibt wirklich eine ganze Menge zu tun und da fehlt mir einfach die Zeit, den verrückten Briefkasten in der Form weiterzuführen, was nicht ausschließt, dass es nicht weitergeht. Ja, ist ja verrückt. Aber falls ihr so lange nicht warten wollt, ihr könnt ja mit uns Kontakt aufnehmen und uns eure Vorschläge machen, was René machen soll. Vielleicht kommt er da was. Ja, genau, wenn ihr Ideen habt. Ideen für einen verrückten Briefkasten. Dann richtig. In die Kommentare oder wie auch immer. Das Kontaktformular, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ne? Das ist jetzt ja. Der Punkt, an dem wir auf die Uhr gucken wollten. Ne? Genau, was sagt unser Schiedeleisen, unser Zeiteisen? Knapp 20 Minuten, bisschen drüber. Ja. Na, wie wär's? Na, warte mal, ich fahre mal das Band ab, damit du auch Lust bekommst, oder besser gesagt auch die ganzen Zuhörer Lust bekommen. Ihr hört es schon, was kann das heißen? Denn jetzt kommt unser Frage- und Antwortspiel von blog.über.de. So, das heißt, ich rufe mal schon mal den Blog auf. Und ich du hast den Zufallsgenerator parat? Ich habe den Zufallsgenerator, das war jetzt nicht abgesprochen. Das ist jetzt alles spontan, wie immer. Na, wie wollen wir das machen? Ich habe den hier, warte. Achso, dann holen wir raus. Zum Glück gibt's ja das Internet. Jetzt, ich sehe gerade live unseren heutigen Heimweg. Ach, das ist ja noch gar nicht aufgefallen. Nein. Siehste. Na, erzähl doch schnell mal, was du machst. Während du den Zufallsgenerator suchst? Okay. Ja. Ich bin heute seit langem mal wieder S-Bahn gefahren. Ich bin aber S-Bahn nicht gefahren, weil in der S-Bahn passiert immer so viel, was den Arbeitsweg unnötig verlängert. Und ich bin heute doch mal mit der S-Bahn gefahren, zusammen mit Stefan. Und es passierte tatsächlich was den Arbeitsweg verlängert hat. Irgendjemand hat sich vor, zwischen oder auf die S-Bahn geworfen und es ging halt eine Weile nichts. Aber den Beitrag findet man auch jetzt ganz frisch im Blog. Das ist die ID-Nummer 1310. Nicht schlecht. Der Zufallsgenerator läuft? Ja. Okay, der erste Beitrag ist die 277. Soll ich die aufrufen? Wie du willst. Okay, ich rufe auf. Okay. 277. Oh, nochmal, noch eine andere, los. Ach, die 238. Oh ja, das ist ein guter. Das ist ein guter. Und zwar, ich glaube, selbst wenn ich den Titel vorlesen würde, würdest du nicht wissen, worum es geht. Aber, ach, zu Schande. Das mache ich mal nicht. Ich habe ja so eine kleine Leidenschaft, die ich auch in der Firma auslebe. Aha. Und jetzt sag bitte keine Sauereien. Nee, eben, Julia darf es doch nicht erfahren. Ja, die hört sich ja den Blogcast nicht an. Ach so. Da muss ich die Kopfhörer aufsetzen. Und wenn sie nachts schläft, einfach mal so ins Unterbewusstsein einflößen. Aber egal. Es geht um einen Beitrag, in dem ich ein kleines Missgeschick preisgebe. was nicht ganz mein Verschulden ist, aber was einem mir sehr engen Freund ist falsch. Es ist Kumpel auch nicht. Es ist schon ein Lebewesen, aber es ist halt kein Mensch. Ach, das kann nur eine Pflanze sein. Richtig. Du hast eine Pflanze geschenkt bekommen. Ja, soweit ist schon mal nicht vergessen. In der Firma oder zu Hause? Ja. In der Firma, ist richtig. Gut. Na dann kann es ja nur dein Geburtstag irgendwie gewesen sein. Stimmt's? Also mein Geburtstag geht's nicht wirklich. Nee. Aber es geht um diese Pflanze. Um unsere Büropflanze. Um meine Büropflanze, ja. Okay, dann ist es halt deine. Um meine Ex-Büropflanze. Naja, klar. Die wollte da nicht mehr. Und da kann ich mich erinnern, gab es ein Foto, wo du mit der Pflanze drauf zu sehen bist. Richtig. Der Titel des Beitrags ist sehr, sehr schön. Der heißt Erste Tote. Genau. Ja. Das ist, wie gesagt, Beitrag 238. Und ich glaube, nee. Ach, richtig. Es war so, sie ist vertrocknet und verspinnt gleichzeitig. Also ich habe eine Teilschuld daran. Hm. Obwohl wir in der Firma einen Blumenverantwortlichen haben. Na komm, jetzt nicht die Schuld auf andere abwälzen. Ach richtig, und ich habe in dem Zusammenhang auch erwähnt, dass ich ja normalerweise meine Haustiere immer in Spiritus einlege und das mit der Pflanze aber nicht getan habe. Mhm. Meine Ex-Haustiere ruft Julia mir gerade in den Nacken. Ja, ich darf sie nur nicht in die Schrankwand stellen. Ach so. Sie müssen irgendwo stehen, wo sie nicht gesehen werden. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ey, da bin ich ja sogar mal drauf gekommen. Ja. Hast mir gute Tipps gegeben. Gut, dann du noch einen. Gut, ich nehme die 680, probiere ich mal. Oh ja, das ist was. Ein sehr schöner Beitrag. Und zwar von August 2006. Ja. Und es war Sommer. Das auch, genau. und zwar ist es eine Mischung, oder da lernen wir mal was kennen, was man dessen Gebrauch man machen kann. Also wir lernen was Neues kennen. Richtig. Ja, und vielleicht kannte das schon jemand, aber Axels Nüsse? Nee, Axels Nüsse, um die geht's hier mal nicht. Waschnüsse wohlgemerkt. Also wir haben ja viel im Blog gelernt. Also das ist jetzt das Erste, was mir eingefallen wäre. Ja, es geht um, wie sagt man, Stichwort Lernen. Also um eine Lerntechnik geht es nicht. Nee, nicht um die Technik. Eher also um die Möglichkeit. Fangen wir mal an. Wer hat denn den Beitrag geschrieben? Das sage ich dir natürlich nicht. Achso. Dann du warst es sofort, nicht, ne? Das kann ich dir schon sagen. Um eine Lernmöglichkeit, also ich meine, wir hatten ja im Prinzip da in der Richtung nur einen, der noch was lernen musste, und das war Manu. Mhm. Ist er aber nicht. Ist er von Manu? Das ist auch nicht von Manu. Hat derjenige, der den geschrieben hat, hat er denn was gelernt oder hat er was mitgeteilt? Der hat was gelernt. Der hat was gelernt. Aber warte mal, dann ist es doch bestimmt Dirk. Korrekt. Dirk hat doch immer gute Ideen. Und eine von Dirks guten Ideen war noch so ein Urlaub hier, wie heißt der? So ein Lernurlaub da. Ja. Fortbildungsurlaub, nee. Wie ist das Wort? Ja, war schon richtig. Ohne die Automarken. Bildungsurlaub. Ja. Richtig. So. Ja. Bist du schon mal auf einer richtigen Spur? Und Dirk hatte berichtet, dass er einen Bildungsurlaub machen wird. So ist war, es. Oder war er zu dem Zeitpunkt schon beim Bildungsurlaub? Er war, glaube ich. Er wollte nach Ungarn, ne? War er schon? Auf jeden Fall wollte er nach Ungarn, wenn ich mich recht entsinne. Also ich muss ehrlich zugeben, ich verwechsel das auch immer. Es war nicht Ungarn, sondern... Bulgarien. Richtig. Na gut, liegt beides nah beieinander. warum war denn Dirk in Bulgarien zum Bildungsurlaub? Was hat denn der da gelernt? Bulgarisch? Nein, das nicht. Wenn Dirk irgendwo hinfährt, dann guckt er doch immer erst nach den Mädchen. Echt? Ich sag nur der Liegewiesen-Beitrag. Ich glaube, Dirk bringt mich irgendwann um. Wieso? Ach stimmt, du hast den ja geschrieben, den Liegewiesen-Beitrag. Natürlich. Du hast das also offenbart. Ja, quasi. quasi. Ja, also Dirk war in Bulgarien oder Dirk wollte Bildungsurlaub in Bulgarien machen, um was zu lernen. Um was zu lernen, genau. Ja, um was? Ach hier, das Thema steht ja auch hier, und zwar Bulgarien, Tradition und Moderne im Oktober. Ja. Tradition und Moderne im Oktober? Das war das Thema. Man Bildungsurlaub? Ja, siehst du, hättest du das gewusst, ey, da wärst du schon öfter in Urlaub gefahren, ne? Also das ist ja dann mehr Urlaub, oder? Also ich finde es total gut, nach Bulgarien zu fahren und dafür freizukriegen. Aber als Arbeitgeber würde ich mich doch fragen, wofür kann das gut sein, wenn man die Tradition im Oktober in Bulgarien kennt? Ja, aber dazu kann ich dir sagen, Dirk wäre nicht Dirk, wenn er hier gleich eine Originalerklärung zum Thema Bildungsurlaub mit reingepostet hätte in dem Beitrag. Denn Bildungsurlaub ist eine besondere Form des Urlaubs, die der beruflichen oder politischen Weiterbildung dient. Ach, politisch gilt auch. Er wird oft auch Bildungsfreistellung genannt, um den Eindruck eines Erholungsurlaubs zu vermeiden. Ja, sehr gut. Um den Eindruck zu vermeiden, ist nicht schlecht. Das bedeutet ja nichts anderes als, jeder, der im Bildungsurlaub fährt, da denkt der Chef, ah, alles klar, will sich mal wieder erholen. Ja, aber das heißt ja Bildungsurlaub, um den Eindruck zu vermeiden. Genau. Nee. Bildungsfreistellung. Ach so, ja. Ja, ein sehr interessanter Beitrag, und zwar Beitrag 680. Ich frage mich gerade, was Dirk jetzt mit dem Wissen, das er dort erworben hat, macht. Wir können ihn ja mal abfragen. Ja, nee, er wird jetzt wissen, dass die Frauen an der Liegewiese am Potsdamer Platz anders aussehen als die Frauen in Bulgarien. Er war ja, war er im August dann auch da? Ich glaube, im Sommer, ne? Im Oktober war er. Ach so, im Oktober. Na gut. Ja, und er weiß vielleicht jetzt auch, wie das bulgarische Bier schmeckt. Und ja, das ist natürlich dann auch wie die Swimmingpools, wie die Pools in Bulgarien sind, ne? Und so weiter. Ja, auf jeden Fall hat er da mal das Thema Bildungsurlaub in unsere Gedächtnisse gebracht. Wann beantragst du deinen Bildungsurlaub? Ich Bildungsurlaub? Der Gesetzgeber muss ihn dir doch geben, ne? Eigentlich der Arbeitgeber schon. Muss ihn dir doch geben. Definitiv. Du fährst doch sowieso gern weg. ja. Gut. Jetzt wird's brisant. Lass es uns nicht zu brisant machen. Genau. Lass uns schnell zu den Kontaktmöglichkeiten kommen. Ja. Ne? Also wie gesagt, das war das Frage- und Antwortspiel. Diesmal nur kurz, aber auch sehr lustig. Die Kontaktmöglichkeiten. Wer also mit uns Kontakt aufnehmen will, wie wir schon gesagt hatten, zum Beispiel Ideen für die neue Staffel vom verrückten Briefkasten, immer her damit. Einfach eine E-Mail schreiben an blog@juba.de oder ihr nutzt im Blog das Kontaktformular oder die Kommentarfunktion. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, zum Hörer zu greifen und uns anzurufen unter Berlin 030 202 36803. Und wie immer auch kostenlos. An. Uns. An. Ja, ich dachte, vielleicht wirkt es besser, wenn ich sage mich. Ach so. Hast du Fans? Dann kannst du es auch nochmal sagen. Ich habe Fans, immer. Also, ruft bei uns an hier. Ja, also, wenn da wirklich Fans von Stefan draußen sind. Genau, jetzt habe ich's. Jetzt werde ich mal ein bisschen Druck machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da draußen Fans gibt. Stefan. Bitte. Das möchte ich jetzt erstmal auf den Anrufbeantworter sehen. Ich muss mal mein Portemonnaie schon mal rausholen. In meinem Handy nochmal gucken. Du brauchst es ja zur Not nur durch zwei Teilen das Geld, was du im Portemonnaie hast. Okay. Na, mal sehen. Ja. Ich werde mal üben, so verschiedene Stimmlagen, und dann rufe ich einfach mal an. Mach das. Genau. Ja, aber bevor wir hier zu Ende sind, müssen wir unbedingt noch einen grüßen. Happy! Und zwar den Adrian. Der hatte nämlich Geburtstag. Zwergengeburtstag. Richtig. Zwergenaufstand. Denn Adrian ist ein Jahr jung geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wird man auch nur einmal, ne? Man wird nur einmal ein Jahr. Ey. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Überleg mal, wie die Zeit rennt. Ja. Gut, ja. Und die Zeit rennt so doll. Das war jetzt fertig. Dass wir jetzt schnell zum Ende kommen. So ist es. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß, wie jede Folge. Und wir danken euch für den Download. Genau. Ja. Wir freuen uns, wenn er wieder einschaltet quasi. Genau. Ihr braucht nicht dranbleiben, weil Outtakes fallen diesmal flach. Ja, wir haben festgestellt, wir haben keinen. Wir sind einfach zu live, um Outtakes zu haben. Ja. Okay, also, wir hören uns und macht's gut. Ja. Bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Tschüss. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Pod Show and Limelight.